So wurden innerhalb von 2 Jahren 210 Stellen geschaffen, was bei dem hohen Einsatz doch eine recht deprimierende Bilanz ist. Die 210 Menschen, die auf diese Weise einen Job bekamen, wurden vom Land bezuschusst. Genauso, wie es sich der Dachverband der Arbeitgeber erträumt hatte. Durch ein Kombi-Einkommen aus Erwerbsarbeitslohn und Sozialhilfe ließ sich ein Niedriglohnsektor schaffen. Arbeiten, die so egal sind, dass man sie auch weglassen könnte und deshalb extrem mies bezahlt werden, konnten sich Arbeitnehmende nun vom Staat finanzieren lassen. Ganz praktisch bekamen die Arbeitnehmenden vom Staat quasi produktive Arbeitsstunden geschenkt. Anstatt dass ein gut bezahlter Mitarbeiter für eine gut bezahlte halbe Stunde den Hof fegte, fegte nun ein Mitarbeiter den Hof, für den der Staat zahlte. Eigentlich ist das verrückt, aber so war eben die Stimmung der Zeit.